Ein heißer Tag im Sommer, unerträglich ist mein Durst. Die Kehle völlig ausgetrocknet, mein Gott, was mach ich bloß? Da fällt mir noch so ein, im Kühlschrank muss sie sein. Die Flasche, die ich meine, doch ich meine ich im Kleine. Meine Leber schreit ab, ich wie Cola. Das tut mir gut, meinem Körper, meinen Geist. Ich will jetzt zu einem Whisky Cola. Was soll ich mit dem anderen ganzen Scheiß denn? Meine Leber schreit ab, ich wie Cola. Das tut mir gut, meinem Körper, meinen Geist. Ich will jetzt zu einem Whisky Cola. Literweise und mit Eis. Und wenn ich auch mal sterbe, schließe ich die Augen zu. Nerv ich selbst die Götter, ich gebe kein Ruhe. Meine Leber schreit nach Whisky Cola. Das tut mir gut, meinem Körper, meinem Geist. Ich will jetzt zu einem Whisky Cola. Was soll ich mit dem anderen ganzen Scheiß denn? Meine Leber schreit nach Whisky Cola. Das tut mir gut, meinem Körper, meinem Geist. Ich will jetzt zu einem Whisky Cola, literweise und mit Eis. Meine Leber schreit nach Whisky Cola.